sagte Holger, trau dich. Und ich stand hier in der Lobpreisgruppe und Julia guckte so über die Schulter und sagte, ey, trau dich.